Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäus-Evangelium, 4. Kapitel, Vers 23 bis 24. Jesus reiste durch ganz Galiläa und sprach in den Synagogen. Überall verkündigte er die Botschaft vom Reich Gottes und heilte die Menschen von ihren Krankheiten und Gebrechen. Die Neuigkeiten über ihn verbreiteten sich weit über die Grenzen Galiläas. Bald strömten die Kranken sogar aus Syrien herbei, um sich von ihm gesund machen zu lassen. Und ganz gleich, welche Krankheit und welche Beschwerden sie quälten, ob sie von Dämonen besessen, Epileptiker oder Gelähmte waren, er heilte sie. Gott segne dieses Wort. Jesus heilt und lehrt uns. In diesem Bibelvers aus dem Matthäus-Evangelium lernen wir und zeigt uns unser Herr Jesus, dass alle Menschen zu ihm kommen können, mit Krankheit, egal wer es ist, ob sie nun physische Probleme hatten oder seelische Probleme oder ja, von Dämonen besessen waren oder epileptisch waren, was auch immer es war, er heilte sie alle. Was wir nicht vergessen wollen, ist, dass wir in unserem Leben oft oder ja, na, vieler Art Weise und vielerorts und in verschiedene Weise ja, körperliche, physische Probleme haben oder ja, emotionale Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Also all dieses, was Jesus hier nun tut, ist die Heilung. Und wir lernen mehr über Gottes Charakter. Denn jeder, der zu ihm kommt, im Glauben an ihn, er weist niemanden ab. Und das ist bemerkenswert. Und das wollen wir uns in unsere Herzen aufnehmen und verstehen. Und ganz und besonders wichtig ist eben, dass Jesus uns lehrt, dass Gottes Reich, Gottes Botschaft vom Reich Gottes nun zu uns Menschen gekommen ist, Gott ist Mensch geworden. Und das ist fast genauso wichtig wie diese Heilung, denn die Heilungen zeigen immer wieder zu ihm, zu unserem Herrgott, unser Jesus Christus, als Gott im Fleische. Und das ist unsere Einladung auch, zu ihm zu kommen, in Reue und als Reuegesünder und ihm zu danken, dass er uns durch den Heiligen Geist ja, auch Heilung bringen kann. Das ist nicht immer der Fall, manchmal hat er einen anderen Plan, aber die Einladung ist immer so, dass wir zu ihm kommen. Nicht aufgeben, egal was die Situation ist und auch was den Anschein haben, nun haben mag, nicht aufgeben, Freunde. Kommt zu unserem Jesus Christus. Er hat immer was, was er in und durch uns erreichen möchte. Und manchmal dauert das ein bisschen länger. Seine Zeit ist nicht unsere Zeit und sein Wille auch nicht unser Wille. Und manchmal, ja, müssen wir bestätigen, dass wir manchmal werden wir nicht geheilt. Aber das heißt überhaupt nicht, dass er uns nicht mehr liebt, sondern ganz im Gegenteil. Er liebt uns genauso, ob wir nun gesund oder krank sind. Aber er hat immer etwas für uns, was er uns gibt. Und er zeigt uns den Weg durch diese schwierigen Situationen, nicht nur durchzukommen, aber in unserer persönlichen Beziehung zu ihm zu wachsen. Und das ist seine Priorität. Das ist ihm das Allerwichtigste. Jesus interessiert unser Herz, ihm zugewandt. Alles andere ist sekundär. Aber er hilft uns und auch heute heilt er Menschen. Wir hören es manchmal nicht, aber er tut es. Und das ist unsere Einladung. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser Herrgott bist und unser liebender Herrgott aus dem Himmel gekommen. Gott im Fleische, hier zeigst du, dass du uns alle heilst, alle Menschen, die zu dir kommen, egal wer es ist und egal was das Problem ist. Und das ist unsere Einladung auch heute. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns durch den Heiligen Geist als Reuegesünder genauso liebst und in und durch uns wirken kannst, wenn wir dich lassen. Und das ist mein Gebet für heute, dass wir deiner Lehre folgen und dich uns heilen lassen, wie auch immer sich das ausdrückt und welchen Zeitraum du hast. Das ist dir überlassen. Wir danken dir, Jesus, in Beten in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.